Dark Sam, Dark Sam von einer CD, die sich The Last Real Texas Blues Band featuring Dark Sam nennt, aus dem Jahr 1994. Nach den Texas Tornadoes, die Texas Tornadoes, um nochmal auf sie zurückzukommen, waren ständig unterwegs und Dark Sam tourte bis zu seinem Tod mit Augie Myers und Flaco Jimenez und Freddie Fender. Nach den Texas Tornadoes erschienen Live in Japan, Son of Our Own, das waren auch die Texas Tornadoes, dann Hanging On by a Thread und dann eben The Last Real Texas Blues Band featuring Dark Sam, und von dieser CD haben wir eben gerade den Titel gehört, Lone a Helping Hand. Das war in dem Jahr 1994. Noch ein Wort zu Augie Myers, zu dem Pianisten bzw. Organisten. Der hatte nämlich ursprünglich nur deswegen Piano gelernt, um eine poliobedingte Unbeweglichkeit der Hände auszugleichen. Auch 1994 erschien eine recht merkwürdige CD von Dark Sam mit dem Titel Daydreamin' at Midnight. Sein Sohn ist dabei gewesen, Sean Sam, und seine beiden Söhne sogar, Sean und Shandon Sam. Und die CD fängt so an, das werden wir gleich hören, wie quasi alle Dark Sam CDs angefangen haben, nämlich mit solch einem Country Shuffle. Und dann wird sie plötzlich nach dem dritten Stück völlig anders, aber dazu später, beziehungsweise dazu gleich. Erstmal der erste Song von dieser CD, Daydreamin' at Midnight, und der heißt Too Little, Too Late.